gab ne Zeit, da wäre stets gefolgt ich dir. Bis ans Ende dieser Erd. Ich wollte immer alles teilen mit dir, unsere Liebe, den Schmerz. Ich sah dich auch als deine Träume wie Staub verflogen, doch ich hört nie auf an dich zu glauben. Ich wusste immer, unsere Liebe ist stark genug und du kannst auf sie bauen. Oh, du siehst es niemals kommen, du lässt dich einfach schweben auf leisen Schwingen, auf leisen Schwingen. Du kannst verbergen nicht, was du fühlst, und das Feuer verlässt deinen Blick auf leisen Schwingen. In meinen Träumen wieder tanzen uns, und ich hör fast die Musik. Doch die Gebete hörte niemand sonst. Wir beide wissen, es gibt kein Zurück. Oh, fühl mich beschämt, doch niemals werd ich erkennen den Grund, warum der Boden sacht mir unterm Fuß entschwand. Ich weiß jetzt nur, dass etwas Gutes starb zwischen dir und mir, nur Erinnerung bleibt mir. Du siehst es niemals kommen, gehst nun getrennt ein Weg auf leisen Schwing, auf leisen Schwing. Kein Versprechen ist zu brechen mehr. Unsere Liebe flog hinweg auf leisen Schwingen. Es niemals kommen, doch du weißt, es endet jetzt auf leisen Schwing, auf leisen Schwing. Ich werd niemals mehr sein wie einst, ich fühl wie flüstert es der Wind auf leisen Schwing.